Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Die erste Textfassung unseres heutigen Hörspiels entstand vor fast 4 Jahren, vor Pandemie und Lockdown. Heuer im Winter fanden dann die Sprachaufnahmen statt. Die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Kratzer hatten im Jahr 2018 die Hauptrollen in unserem Hörspiel Fake News Blues gespielt. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Idee, dass die beiden einen Radiokrimi schreiben. Wie schon bei Fake News Blues führte auch bei dem Hörspiel mit dem Titel Harmonie, ein Fall für Dattinger und Kastner, das wir Ihnen heute präsentieren, mein Kollege Philipp Scheiner Regie. Er hat mit den Autoren und Hauptdarstellern Hannes Duscher und Roland Kratzer die Hörspielfassung entwickelt und im Wiener Funkhaus, das mittlerweile beinahe leer steht, eine actionreiche Krimi-Groteske aufgenommen. Mit dabei waren außerdem Schauspielerinnen und Schauspieler wie Maya Unger, Johannes Silberschneider, Inge Moh, Lukas Watzel, Chris Lohner und andere, sowie der Musiker Voodoo Jürgens, der hier einen Zivildiener spielt. Ort der Ermittlungen ist ein Altenheim am Rande der Stadt. Es heißt Harmonie. Noch kurz zur Story. Die beiden Kommissare Dattinger und Kastner, ein sehr ungleiches Paar, werden zusammengespannt für ein neues Projekt, das sich die Polizeipsychologin ausgedacht hat. Die Schwächen der Kolleginnen und Kollegen sollen kompensiert werden, indem ihre Stärken kombiniert werden, im Rahmen eines sogenannten Tandems. Für Dattinger und Kastner ist es die einzige Chance, einer Kündigung zu entgehen. Ihr erster Fall, ein Unfall mit Todesfolge, zum Warmwerden, wie die Polizeipsychologin meint. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die Ermittlungen im noblen Altenheim verlaufen alles andere als nach Plan. Wir begegnen dem Zivildiener Schagerl, dem sein Salär nicht genügt, einer Chefärztin, die den Kommissaren sofort suspekt erscheint, dem Heimleiter, der dem Heim zu helfen weiß. Wir begegnen Frau Lindner, gespielt von Inge Moh, und noch früher dem Major Bruckgraber, gespielt von Johannes Silberschneider, in einer fulminanten Szene unten im Keller in seinem Magazin. Gute Unterhaltung. Ja, ich sehe dich eh schon. Und? 5. Woher? Woher nicht? Was hat der Kleine da? Muss man sehen. Sieht's nicht auf der Tankstelle aus. 500. Was denn? Hey, da bleibst! Nicht! Wieder ist auch wieder nicht der nächste Ort. Pfui! Hörst du auf! Aus! Aus! Bleib stehen! Hallo? Gut dann, wiederschauen! Ich wollte ihn unterschießen. Aber wissen Sie? Wegen dem sind Sie gar nicht da. Anna? Heuer haben wir ein bisschen mehr zum Besprechen. Okay. Das ist was Grundsätzliches. Was ist los mit Ihnen? Eigentlich nichts. Herr Dattinger, was taten Sie mit Ihnen machen an unserer Stelle? Polizeiband. Aber die brauchten einen neuen Schlagzeuger. Weil der ist bei den schnellen Nummern immer hinten und beim Reggae immer vorn. Das können Sie vergessen. Herr Dattinger. Und was war's einmal mit einem Prozess-Song-Contest? I Shot the Sheriff oder Cop-Killer. Better you than me. Cop-Killer. Cop-Killer. Die Chefin will sie raushauen. Aha. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Eine einzige. Ich zieh durch die Hitten noch. Sie haben Familie. Und? Der andere kann kommen. Musst du das werden? Morgen, Herr Gastner. Morgen? Was willst du mit dem? Sie kennen sie? Ja, gesehen haben wir sie mal. Dienstlich. Außerdienstlich. Das ist ein Anfang. Ich hab was für Sie. Human Resources Synergy Tandem. HRST. Erst? Was ist das größte Problem bei der Exekutive? Intelligenz. Schussmut. Rassismus, Homophobie. Die Munition. Das sind so Patronen, die gingen durch und der Haberer rennt weiter. Nein, das größte Problem ist natürlich der Innenminister. Ne? Und sein ganzes. Aber jetzt kriegen wir eine Eiche. Die gingen im Körper auf wie ein Schneeglickerl im Frühling. Boom. Das größte Problem bei der Polizei sind ihre Stärken. Ja, genau. Alle haben Stärken. Die muss man bündeln. Damit die Schwächen, die wir alle haben, kompensiert werden. Das ist eh gescheit. Sie sind jetzt ein Team im Tandem-Projekt. Europol. Die fördern das. Das können Sie noch schminken. Sie ergänzen sich ideal. Aber ich mach das nicht. Sie können ein bisschen schießen, Herr Dattinger. Und Sie, Herr Kastner, können ein bisschen denken. Miteinander sind Sie der perfekte Polizist. Nichts für ungut, Frau Magistra. Frau Magistra. Und damit wir das alle beweisen, gibt's einen Unfall mit Todesfolge. Zum Warmwerden. Sind wir auf der sicheren Seite? Ernsthaft? Fährst du? Genau, du Lustiger. Hast den Schein immer noch nicht wieder? Ich bloß dich. Wo einen Westen hab ich, Herr Kollege? Harmonie. Ein Fall für Dattinger und Kastner. Von Hannes Duscher und Roland Kratzer. Hallo, hallo, nicht rauchen. Auf der Tankstelle geht's noch? Ist okay. Wer sind wir überhaupt? Kommissar Kastner, das ist der Kommissar Dattinger. Wir sind so ein neues Pilotprojekt. Und jetzt haben sie uns hergeschickt zu dem Unfall, oder? Ja, das wissen wir noch nicht. Frau Revierinspektorin? Ja. Was ist denn da jetzt überhaupt los? Ist der da hinten wo reingefallen oder nicht mehr rausgekommen oder beides? Servus. Da, Bojan Petrovic, 78 Jahre, wohnt in einem Altersheim. Harmonie heißt das. Da, nach dem Hügel. Ist er eh weggekommen? Keine äußeren Verletzungen. Einfach gestorben? Er ist halt voller Erden. Und Schleifspuren gibt's auch. Also kein Fremdverschulden. Passt. Vielleicht anschauen wollt ihr euch nicht, oder was? Ja, Hast du Bock auf Fremdverschulden? Kommt drauf an. Bad of Fight. Wir haben Klo von der Polizeigewerkschaft. Ich greife ihm nicht an. Aber schöner Pyjama. Der ist wirklich schön. So schnittig. Schauen wir mal, was am Etikett steht. Ha? Russisch. B. I. J. Ma. Was tust du denn da? Das Etikett. Passt. Wiederschauen, Frau Inspektor. Gott, Rajai. Eine Frau hat die Leiche gefunden. Was? Eine Frau A. Na, dann reden wir halt noch mit der Frau A. Es ist fast 4. Komm jetzt. Ja? Frau Halilovic? Halilovic. Ganz ruhig. Kommissar Kastner, das ist der Kommissar Dattinger. Wir hätten ein paar Fragen zu dem Unfall, den Sie gefunden haben. Unfall? Ja, dürfen wir kurz. Danke. Kuku. Kuku. Kuku, komm rein. Ich hab schon alles erzählt. Haben die schon gefressen? Frau Lilovic, könnten Sie sich das Etikett einmal kurz anschauen? Das ist russisch. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist serbisch. Ich bin aus Bosnien. Warum sind sie deswegen umgebracht? Ich hab doch eh angerufen bei der Polizei. Wo sind denn die ganzen Hunde her? Ich hab's so satt. Ich lass die jetzt alle aus. Die kennen die Freiheit. Sind sie blöd, oder was? Ja, sind im speziellen Programm. Wie geht denn das Scheißkäfig da auf, hm? Na, mit dem Schnapperl? Müssen sie ihn bestärken in dem Schaß. Jo, kommt's. Na, kommt's. Ihr seid jetzt alle frei. Frei. Jo, komm. Na gut. Wer sich nicht helfen lässt. Ja, komm, Waldi. Wir gehen jetzt. Aussehen. Jo, Waldi, komm. Lass die Koko los. Lass die Koko los. Ja, in die Freiheit, lass es los. Koko, komm her. Ja, komm her. Wo waren denn Sie zwischen gestern in der Früh und da, wie Sie ihn gefunden haben? Oh, Wettbewerb. Fährten und Gefährten. Modul 3. Alleine? Mit der Koko. Das reicht uns nicht. Wollen Sie ein Video sehen? Ja. Da. Na? Das kann auch jeder Trottel fischen. Vor allem die Russen. Das ist ein TikTok Live und sie ist Bosnierin? Österreicherin. Gehen Sie jetzt bitte. Kastner? Ja, ist auch da. Ah, Moment. Ja, ja. Ruhe. Blödsinn. Das wäre uns aufgefallen. Wir schlafen drüber. Fahren wir dort morgen hin, ganz normal, ohne Spumpernadel. Bockst du die, Alter? Psst. Undercover. Altersheim. Ich will Psychiater sein. Ich will Psychiater. Morgen, die Herren. Morgen, Herr Major. Ihr seid also die zwei Pfleger. Pfleger? Das glaube ich auch nicht. Sicher nicht. Mir ist aber gesagt worden, ich soll zwei Hilfspfleger ausstatten für einen Undercover-Einsatz in einem Altersheim. Das ist ja kein Problem. Ich muss nicht zum Landhocken und Spider-Man schauen. Du hast Kinder? Du nicht. Adaptieren hätte ich eh wollen, aber. Oh, ich hab euch alles hergekriegt, vorbereitet. Zwei gefälschte Ausweis. Einmal. Zweimal. Schalldämpfer. Zwei für die guten Alten noch. So. Mit ein bisschen Schmauch kannst du ruhig da regeln. Erste Hilfebirre. Eins. Blutspendeausweis. Null negativ. B positiv. Ich hab aber was anderes. Tarnung. Verstehst? Ich glaube, ich noch was Besonderes. Hier mir auf, danke. Ein Besteck zum Blut abnehmen. Das haben wir bei der Olympiade in Turin konfisziert. Damit unsere Burschen nicht noch weiter reinrutschen. Die bunten Paletten da. Irgendwas Geiles auch vielleicht? Ein halbes Flaschen Franzbranntwein. Für den Notfall. Okay. Und? Darf ich euch sonst noch was anbieten? Was ist denn mit der Gitarre? Die lache ich weh. In Semigelb. Von unserem Reini. Wie wir es konfisziert haben, war es aber mehr ein Schneekanon. Hat ausgehört, wie von uns in den Mülltrag reingefallen war. Darf ich? Ja. Nimm das. Ist aber nicht gestimmt. Geh du mit zwei Fingern. Wow. Guten Morgen. Na, ihr seid ein super Team. Geh, Herr Major? Was? Guten Morgen. Ich soll eine Meinung haben, Frau Magister? Guten Morgen. Ich hab nicht einmal ein Fenster da herum in meine Katakomben. Ja. Herr Bruckgraber. Major Bruckgraber, wenn ich bilden darf. Ja? Sie sind der Major Bruckgraber. So ist es. Du willst das nicht hören. Wer sich plagt, sagst du, gewinnt. Doch du müsstest wissen, auch das Glück ist manchmal blind. Hier ist ein Mensch, der will nicht gehen, wenn du versuchst, ihn zu verstehen. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Haus. Du hast ein Haus. Öffne die Tür, öffne die Tür. Hier ist ein Mensch, öffne die Tür. Hier ist ein Mensch, hier ist ein Mensch. Ein Mensch, der will zu dir. Öffne die Tür, hier ist ein Mensch, öffne die Tür. Sind Sie die Chefin da? Dr. Markovic, Chefärztin. Ihre Chefin, wenn Sie die neuen Pfleger sind. Ja, grüß Gott. Danke, dass Sie unser Pflegeteam bereichern wollen. Sehr gern. Wo schlafen denn wir? Wie bitte? Wir haben gehört, es ist gerade ein Zimmer frei geworden. Herr Dattinger. Das bin ich. Ah ja, klar. Herr Dattinger. Wie viele Leute sterben bei Ihnen so in einer Woche? Wir sind ein Seniorenheim. Und an was meistens? Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Der Petkovic. Hallo. Servus. Hallo? Ja. Ich komme später noch einmal. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiederschauen. Meine Herren, Sie sind seit 20 Minuten im Dienst. Und was machen wir? Meldet euch beim Schagerl. So, Burschen. Das ist der Herr Heimbuchner. Gell, Herr Heimbuchner, Stevie ist da. Der gehört euch jetzt. Bis gut. Gell, Herr Heimbuchner, zwei neue haben wir. Freiwillige. Noch sie's? Habt ihr noch nicht mit dem umgezogen, oder was? Ist nicht unser Spezialgebiet. Habt ihr überhaupt ein Spezialgebiet? Zusammenhänge herstellen? Na schau, waschen, umziehen, Blut annehmen, waschlappen, frische Wäsche. Ja, dann, Herr Heimbichler. Erst Heimbuchner. Auf geht's, ins Bad. Buddy, Buddy. Na, mit dem kannst du nicht baden gehen, mit dem Heimbuchner. Ja, der kann doch selber baden gehen, oder? Herr Heimbuchner, ha? Der ist Petri, kriegt seit 3 Jahren. Macht's einen Waschlappen nass. Da riecht's her fürs Blut abnehmen. Jetzt. Und da herin aber sicher nicht. Na, gib mir eine Wurst. Und was mit mir? Ist gerade weggestorben, hab ich gehört? Ja, Herzinfarkt vorgestern. Schlaganfall war gestern. Ja, und jetzt Zettler wird uns auch noch sterben heute, so wie der benannt ist. Der Petrovic? Ja. Na, der hat Angst. Was war mit dem? Das ist das dein Spezialgebiet. Wir müssen uns auch halbwegs auskennen. Wie kennt ihr euch beim Zuschauen aus, höchstens? Stevie. Was? Der Petkovic. Mit wem war er in deinem Zimmer? Was weiß ich, mit dem Jovanovic. Darko Jovanovic. Jetzt seid ihr so arg drauf, oder na, was? Da mal blöd. Was ist das für ein Botzenbesteck erst? Spezialanfertigung. Dann machen wir das jetzt. Einbruch, ne? Machen wir das jetzt. Super, gell? Das geile Fetzerl. Das ist doch gut, gell? Ja. Sie bleiben mal eh brav sitzen, gell? Kurzer Stich. Schau her. Eine oder außen? So ein Dreck. Nicht nachstechen. Hör auf! Was fährt der auf? Zieh's mal außen. Nicht sicher. Vorsichtig. Erst ein Druckverband! Halt den Finger auf! Halt den Finger auf! Halt auf! Weiß ich nix! Ein Druckverband! Ich hab meine ganze Hand! Damit er drucken's nicht! Was für ein Druckverband? Ein Dreieckstierkel gehört. Das reicht immer noch nicht. Was? Ein Dreieckstierkel gehört. Ich seh nichts. Das darf er nicht wahr sein. Ich mein, wie viel Blut kann so ein Typ haben? Geh weg. Dann geh, halt das. Da. So. Ja. Fest. Schau dir einmal mich an. Bleibst bei mir heimbuchen. Geist wird alles gut. In ein paar Minuten haben sie alles vergessen. Ich nicht. Alles gut, heimbuchen. Sie sind auch heute. Gehen wir Mittagessen? Und? Habt ihr schon Mittagessen? Boah, ist das grauslich. Boah, ich hoffe, der hat nichts gehabt. Ey. Mahlzeit. Zeit. Boah. Hat der das echt überlebt? Lustigerweise ja. Na, schauen wir. Ich meine, was du zusammengestochen hast. Ah, du hör gescheit. Was kannst du eigentlich? Du hast nicht einmal Familie. Ich hab ein Gespür. Weißt du was? Wir machen es jetzt fertig. Und dann sehen wir sie nie wieder. Okay. Was haben wir? Die mit dem Hund? Weiß nicht. Aber da drüben, die Chefin. Was sagt dir der Gespür? Die ist kassweiß. Und sie ist mit der Pflegerin. Schau mal auf die Füße. Siehst du die Füße? Schau mal, wie die zittern. Ja, was hätten die zwei für ein Motiv, dass die den Petrovic haben? Petkovic. Irgendwas haben die zum Verstecken. Ist aber eine dünne Suppe. Der Zivi. Der Stevie? Ja. Naja, ich mein, Zugang zum Rhythmus hat er schon. Und so wie der ausschaut, der geht an keinem Schrank auf vorbei. Mhm. Aber Zugang zum Rhythmus hat die Chefin und die Pflegerin auch. Ah, der Zivi geht mir nicht aus dem Schell. Der hat so komisch dann, wie wir nach dem Petkovic sein Zimmer gefragt haben. Der alte da hinten. Welcher? Na, der allein, der nichts ist. Na, wer ist das? Soll ich sagen, wer das ist? Mhm. Das ist der Zimmergenosse. Der Jovanovic, das ist der Jovanovic. Der? Ja. Echt? Ja. Dann gehen wir jetzt um und reden mit ihm. Duri. Beide? Sitzen bleiben. Gern. Mahlzeit. Neue Pfleger. Wieso sichtbar das? Aber ja. Und Sie sind? Lindner Rosa. Konfiserie Lindner. In Hitzing. Ist Ihnen kein Begriff? Ist nicht mehr Gegend. Na, nicht ungehalten werden, Herr... Pfleger Kurt. Kurt. Und das ist der... Flo, was können wir für Sie tun in unserer Mittagspause, Frau Lindner? Wo zwickt's? Wo nicht. Aber darüber konferiere ich mit der Frau Doktor persönlich. Wieso ist die Aussitzung, oder? Ich erkläre allen Neulingen, wie die Harmonie funktioniert. Sie können dann selbst entscheiden. Und was genau? Wem Sie vertrauen... Und wem Sie nicht vertrauen. Und Ihnen kämen also schon... Ihr Kollege, dieser Stevie. Haben Sie sein Auto gesehen? Ein Zivildiener in so einem Cabriolet? Wieso nicht? Mir zahlt meins meine Frau. Oh, verheiratet. Ja. Die Dr. Markovic hingegen, das ist eine tolle Frau. Allein wenn man bedenkt, aus welchen Verhältnissen die kommt. Was mich aber wundert, wie gut die sich mit dieser Pflegerin versteht, dieser Steiner. Sie verstehen, was ich meine? Wir verstehen alles, Frau Lindner. Wo das wahre Übel sitzt. Der Dreck schwimmt immer oben. So ist es. Dr. Ferdinand Kopp. Nur Doktor? Heimleiter dieses Hauses. Sie haben keine Ahnung, wie der seine Geschäfte führt. Der feine Dr. Kopp, der sich nie blicken lässt. Es sei denn, es liegt jemand im Sterben. Dann ist er auf einmal da und hilft, wo es nur geht. Auch in Testamentsangelegenheiten. Super, wenn das geregelt ist. Und was macht er mit den Testamenten? Machen tut er sie. Dann steht die Harmonie bei den Begünstigten. wenn die Frau Bosbischild an einem Friedhof liegt, hat er eine Wohnung mehr. Der Chef von einem städtischen Altersheim schreibt sie selber in die Testamente. Er hat eine Stiftung gegründet. Aha. Und da tut er dann ein bisschen nachhelfen beim Sterben. Der gute Herr Dr. Kopkiller, oder? Wer weiß das schon? Au revoir, Herr Kur. Ja. Wiederschauen. Mit wem wollten wir jetzt eigentlich reden? Ja, wurscht. Wir gehen jetzt zu dem Dr. Kropp und verhaften ihn. Kropp. So, wo ist jetzt denn sein Büro? Wollen wir nicht wirklich vorher noch schnell mit dem Jovanovic reden? Nein. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der den Petkovic kennt hat. Ist doch jetzt wurscht. Der Kropp nötigt und mordet. Trau dich nicht um. Nicht, sagt der Jovanovic. Nein, der Stevie. Der rahmt kiloweiß Tabletten in seinen Rucksack. Hey, Zivi! Geht das privat oder auf Kassa? Bleib stehen! Rechtzeitig! Wart, du Wahnsinniger! Was ist das hier für ein schwindlicher Pfleger? Ah, da bin ich los! Ah, da vorne ist eine! Bleib stehen, Schager! Ja, was wollt ihr von mir? Was machst du mit den Medikamenten? Was wollen Sie von unserem Zivilbiener? Wir wollen nur mit ihm reden. Du musst einfach auslegen. Lassen Sie ihn los, Sie brutaler Mensch. Genau. Da bleiben, Frau Schwandner. Nicht weggehen. Das Rohib Null, das verkaufst du nicht mehr, gell? Sag, dass du den Petkovic umgebracht hast. Oder bricht dir die Nase. Durch die Nase. Und spüren, wie die Luft. Nein, Frau Bosbischil, nicht hecheln. Meine Damen und Herren, ganz weg. Das ist eine betriebliche Übung. Der Kollege, der ist in einem sehr speziellen Trainingsprogramm und lasst ihm jetzt einmal ganz aus. Und Sie können mit dem da allem wurscht weitermachen. Jetzt fragt's die Lindner, ich mein, die hat ihm ins Bett zahlt. Ja, auf alle Leute. Wie soll es brav sein und singen ist? Sie haben was verloren, Herr Pfleger. Heb dein Knochen auf! Sonst überhaupt mit! So, die Übung geht jetzt folgendermaßen weiter, Kastner. Wir schalten einmal bitte die schöne Musik aus. Danke. Und damit wir zu einem gemütlichen Abschluss kommen, werden wir, also der Herr Pfleger Kurt, der Herr Oberpfleger Schagerl und ich, was Schönes singen. Mein Name ist übrigens Pfleger Flo. Audiemus? Faust. Du singst mit. Und dann sind wir fürs Erste gewidmet. Jetzt, ich hab nichts gemacht! Du singst. Was für eine schöne Abwechslung. 1, 2, 3, 4, geh mal! Jetzt fahren wir mit der Geisterbahn. Jetzt schauen wir sie das nüchtern an. Jetzt sprich mal auf. Alles ist verkehrt, schau mal, was sie tut. Und der Erd hat Krämer aus dem Schneckenhaus. Jetzt lassen wir unsere Kinder zu Hause. Jetzt spämmen wir das Essen aus. Jetzt geht mal auf einen Leichenschmaus. Ja, hätte Krämer Tode aus. Hätte Krämer Tode aus. Ja, hätte Krämer Tode aus. Hätte Krämer Tode aus. Ja, hätte Krämer Tode aus. Hätte Krämer früher zu aus. Hätte Krämer Tode aus. Hätte Krämer Tode aus. Ja, hätte Krämer Tode aus. Hätte Krämer früher zu aus. Bitte? Herr Dr. Kopp, der Heimleiter. Ja? Nicht mehr lang. Wir wissen alles. Und Sie sind? Kommissar Dattinger, Kommissar Kastner und Sie sind verhaftet. Weswegen? Wir stellen die Frage. Wenn die alten Leute sterben, nennen Sie sich das Geld ein. Was ist die Frage? Sie haben den Petkovic umgebracht. Sicherheitsdienst. Wir sind jetzt die Sicherheit. Herr Doktor, Sie haben also den Petkovic umgebracht, damit Sie sich sein Testament einnehmen können für die Stiftung. Der Herr Petkovic hat kein Testament gehabt. Keine Ahnung, woran der gestorben ist. Er hat zu viel gewusst, hat er deshalb weggemissen. Oder er wollte ihm nichts verehren, der Petrovic. Und dann hat er ihn umgebracht, die Sau. Zwei Möglichkeiten. Sie machen ein Geständnis und wir schauen dafür nicht ganz so genau, wie lange Sie das schon machen mit den Testamente. Oder... Können Sie überhaupt noch schlafen? Glauben Sie im Ernst, wir könnten uns die Flachbildschirme leisten und ein ordentliches Pflegepersonal mit dem bisschen Geld, was wir vom Bund und Land kriegen? Oder glauben Sie, dass die Krankenkassen, die sind darin Medikamente zahlen, die wir verabreichen? Und die Angehörigen, dass die auch nur einen Groschen beisteuern, wenn sie das einmal da bei uns abgelegt haben? Und Sie kommen und werfen mir vor, dass ich das Leid der Ärmsten dieser armen Seelen sanft beende, um anderen zu helfen. Ja, Herr Doktor, das werfen wir Ihnen vor. Wie heißt das nochmal schnell im Strafgesetzbuch? Mord. Was soll bei einem serbischen sogenannten Kriegsveteranen denn zum Holen sein? Da in Wien. Gut, dann machen wir jetzt einen Anruf. Ich fasse es nicht. Ein Lebenswerk. Und zwar Dilettanten. Dann beenden wir das Ganze jetzt. Das ist wohl das Beste. Ist er hin? Vom Gesicht her? Da sparen wir uns die Verhandlung. Der Mörder, der schießt sich selber. Weil die Linken ihm draufgekommen ist. Gut, dann reden wir noch schnell mit dem Jovanovic. Der wird ihn sicher irgendwie belasten können. Und dann ist das alles eine runde Geschichte und die Sache hat sich. 7 Anrufe in Abwesenheit. Von der Ding und der Sprachnachricht. Wann war das? Vor einer halben Stunde. Scheiße. Hallo. Hi. Ja, hallo. Hi. Hallo. Der Tank wird darin gefunden. Wieder in der Grube. Der Tote heißt Darko Jovanovic. Darko Jovanovic. Gib mal den. Flüchtig. Bitte, was macht sie den ganzen Tag? Pflegen. Ermitteln. Ermitteln und pflegen. Der Jovanovic war der Zimmerkollege. Vom ersten Opfer. Petkovic. Schiss mal. Wäre es ermittlungstaktisch nicht vielleicht gescheit gewesen, mit dem Jovanovic zu reden? Zu Lebzeiten? Haben wir fast. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es dazugeht. Doch. Haben Sie schon mal Blut abgenommen? Außerdem bin ich gerade verständigt worden, dass sich der Heimleiter in den Kopf geschossen hat. Vor einer Stunde. Ma. Das haben wir verpasst? Ja, aber der Zibi, der dealt mit Drogen im großen Stil. Der hat sogar ein Cabrio. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau Chefärztin was mit der Anpflegerin hat. Das sind Freundinnen. Geht alles gar für sowas. Wie kann man so unprofessionell sein? Weil so schlecht sind wir jetzt nicht unterwegs. Ihr habt keine Ergebnisse. Und der Heimleiter hat sich erschossen. Ihr macht das Tandemprogramm hin. Das ist mein Lebenswerk. Lebenswerk. Na, bitte kommen Sie mir jetzt nicht an auf blöde Ideen, Frau Magister. Es ist eh meine Schuld. Na, Frau Magister, Sie sind echt cool, wirklich. Echt. Ja, und es liegt wirklich sicher, ganz sicher nicht an Ihnen. Ich werde das jetzt beenden, bevor noch mehr passiert. Sag mir, habt ihr es versucht? Dürfen wir trotzdem noch mal kurz rausgehen und uns die Leiche anschauen? Ja, ja, klar. Bin ja nicht mehr zuständig. Danke. Der eure Jovanovic. Gerade hat er noch gegessen. Und der Pyjama? So einen brauche ich wirklich. Das Zeichen. Dasselbe russische wie beim Petrovic. Dasselbe serbische wie beim Petkovic. Wir hätten schon noch was gefunden. Freund Dalla? Ah, hey, ja. Gut geht's mir, danke. Passt alles, ja. Ja, ich wollte mich eh schon, Oh, okay, so lange ist das her. Um was? Harmonie, ja, das ist mein Fall. Was? Gut. Danke, ja, ja. Ich melde mich, ja, ja. Auf bald. Aber kommt da. Beim Verfassungsschutz. Aufpassen jetzt. Irgendwelche Serben haben einen Auftragskiller nach Wien geschickt. In unser Altersheim. Unser? Ja. Und ihnen ruft der Ex an und erzählt ihnen das. Gemeine Wien. Die wollen keinen Wirbel. Sowas wie ein Selbstmord von einem Chef, oder? Wir machen das. Da müssen die schon mit mehr kommen, ja. Zuerst machen wir eine Kille fertig und dann den Rest. Fahrt. Okay, bitte. Komm. Ah, herrlich. Seit 3 Tagen nicht mehr duscht. Bist du gescheitert? Geil. Kastner, das ist ein Moment. Wir sind jetzt keine billigen Kieferer mehr. Komm. Komm eh schon. Ah, brennhaft. Wer hat die zwei mit Pyjama umgebracht? Ja, der Kopf war es wahrscheinlich nicht. Kastner, du bist richtig in Fall. Was ist mit der Lindner? Na, die hat eine Affäre gehabt mit dem Petkovic. Was ist, wenn sie das Testament haben wollt? Dass die uns das gesagt hat, dass wir beim Heimleitner... Heimleiter. Vorbeischauen. Dass uns manipuliert hat, was? Ich meine, ist schon gut für einen. Aber allein... In der Loch, das sagt ich nicht. Ja, dann hat er wer geholfen. Der Zivi. Weil Sie haben gesehen, was ich erzähle. Ja. Sie erpresst ihn. Jetzt kommt's rein. Servus. Was will er? Uniform. Pflege. Uniform. Pflege. Ah, da sind Sie da falsch. Da müssen Sie da links aussehen. Und was haben Sie für eine Größe? Ich klatsch. Drittes Kastel von rechts dann. Ah, aber wir fahren. Babaczynski, Kollege. Ach, geil. Du sechs, ich Bitte schien das Scheiß. Sechs. Gar nicht gewusst, dass du das kennst, Carsten. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Man kann wirklich mal was gescheit singen. Love is all around us. That's how the story goes. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt in meinem Beruf. Mir geht nichts. Ich bin der Mossig in meiner Polizei mit. Okay. Hast du den Typen kennt da gerade? Nein, aber geiles dazu. Wo schaust denn du hin? Am Unterarm. Das war so ein arges Zeichen. Fuck. Deutsch, Kastner. Nein, nicht Serbisch. Das war das gleiche wie in die Pyjama. Und er wollte eine Pflegeruniform. Weißt du, wer das war? Keine Ahnung. Frag mich lieber, was man sich gleich aus dem Schackerl seinen Schrankerl holen. Das war der Killer. Gellig. Ich habe das Jogging-Gornel gekriegt. Den Einsatz. Jogging? Ja, schwarze. Zur Tarnung. Geh sei nicht kindisch. Du gehst ins Internet und recherchierst. In der Kommandozentrale Tarnung. Hm. Und ich? Hamburger Hill. Ich schaue in die Kantine. Aber dort ist der Charlie. Geh bitte, Dattinger. Gib mir mal die Schuchpaste. Na, da drüben. Was machst du jetzt? Nein, du schmierst dir das jetzt aber nicht ins... Und da hat er es schon gemacht. Komm her. Nein, nein. Na komm her. Nein. Schaut gut aus, wenn ich dich nur sehen würde. Und Vergleich? Na shit. Akku ist aus. Was ist der Plan B? Der flade ich halt einen Laptop aus dem Leseraum. Okay, aber such dann sicher einen Platz, wo du dich hacken kannst. Ich tu nicht hacken. Ich tu googeln. Und Wikipedia, YouTube, Reddit, keine Ahnung, je nachdem. Wahnsinn, die Technik. Ich kenn's Kummerzimmer. Zum Heimbuch, ne? Wer soll da schon kommen? Der Puffen. Du und der Waffen. Das wird nie was Ernstes. Nimm wenigstens den Franzbrandwein mit da vom Blutkörper. Man weiß nie. Gehen wir's an? Ah ja, das Wichtigste habe ich fast was? Vergessen. Weißt du, was die Chairs gemacht haben, damit sie das Inferno überstehen? Ja, was ist das? Aus dem Schal auf seinen Schrank. Was ist das ungefähr? Genau das, was du jetzt brauchst. Nimm. Sicher? Du. Und jetzt nur zwei. Grüß Gott. Der Heimbuch, ne? Wir können uns hier vom Blut abnehmen. Passt es, wenn ich mir ein bisschen zu Ihnen setze? Ihr müsstet nämlich kurz ein bisschen rosten und was nachschauen. Sehr lieb. Sie sind halt noch ein Sir. So. Der Computer ist auch schon auf die letzten Meter. So ein trauriges Haus. So, schauen wir mal. Passwort. Harmonie 1. Und drin sind wir. Das glaubt uns keiner, gell? Sind Sie froh, dass Sie im Koma sind, Herr Einbuchner? Taten Sie ihn nur ärgern mit dem Datenschutz, gell? Jo, ich weiß eh. So, was da mal googeln? Petkovic. Jovanovic. Serbien. 3 Millionen Treffer. Das habe ich mir eh gedacht. Nehmen wir es mal so. Petkovic, Jovanovic, Serbien, Armee, Pyjama. Wir gehen das komplett falsch an. Herr Heimbuchner, Sie sind mir echt keine Hilfe. Wissen Sie, was wir jetzt tun? Wo ist der Speiserin? Und was wollte ich dort? Erst, pass auf, im Finstern. Der Schagerl, hast du mich nicht gesehen, gell? Spitzentarnung. Was bist denn du drauf? Der Schrankerl, drittes Lauf oben. Dunkelbraun Schachtel. Du hast die Tabletten aus den dunkelbraunen reingehauen? 3. Aus den Ketamin, Betäubungsmittel für Pferd. Deswegen schnurre ich so. Biegen Sie die Deckenlampen schon runter? Pass auf, wir reden Sie mit dir. Dann wirst du eine Warne. Viel Spaß. Viel Spaß. Wieso hast du da hinten geholfen, den Petkovic ins Loch zu haben? Was willst du in dem Forschungskostüm von mir? Wo unten? Die Lindner. Na vorn, links, gespritzter Trakt bei den Geidigen. Kann man nicht verfehlen. Ich bin später. Schauen wir. Man lenken Sie mich nicht ab, bitte, Herr Einbuchner. Mir ist irgendwie komisch. Ihnen auch? Der in der Mitte. Woher kenne ich den? Ah. Nein, im Büro von der. Der ist doch dort. Fix. Warum, Herr Heimbuchner, warum hat die Chefärztin von einem Altersheim ein Foto von einem serbischen Kriegsverbrecher im Büro? Ha? Sagen Sie mir das, Herr Heimbuchner. Wie heißt der da? Ah, das ist der Nikolai von die Nikolai Panta. Mann, ich bin so scheiß gut. Nikolai Markovic. Herr Heimbuchner, und die Chefärztin hast, ha? Susanna Markovic. Schauen Sie her. Die Wangenknochen, die Augen. Das ist dasselbe Gesicht. Was glauben Sie? Der Vater, ha? Na, das ist eine Entwicklung. So. Oh. Ist jetzt mein Leben rein. Viermal links. Da kommt er. Der wird kommen. Aber ich bin der Dschungel. Und der Dschungel ist überall. Erschreck mich nicht so. Susi, wir müssen reden. Aber nicht hier. Bitte. Geh mal ins Kummerzimmer. Nee. Ich bin der Dschungel. Und der Dschungel bin ich. Und der Dschungel geht durch mich durch. Und alles, was ich spüre und sehe, ist... Was Dringendes? Frau Lindner. Gut, dass wir sie sehen. Sonst hätte ich ihn ewig gesucht. Richtige Männer finden zu mir. Frau Lindner, wir müssen reden. Mit Freuden. Leben eigentlich alle so gefährlich? Die mal bei Ihnen im Zimmer waren? Oder nur der Petkovic? Das besprechen wir bei einem Cognac. In meiner Suite müssen Sie dann auch kein Pfleger mehr sein. Für das bin ich ja schon zu mir. Herr Buchinger. Ihre... Finger? Die sind Feuerlöscher. Schauen Sie, meine Zehen brennen. Lieb. Wo war ich da? Wo ist denn der Dattinger? Wissen Sie das noch, Herr? Genau. Zur Lindner ist er. Na dann Prost. Wie oft waren Sie denn verheiratet, Herr Kurt? Na ja, einmal. Und unter uns, vielleicht bin ich es auch noch. Ich war auch nur einmal verheiratet. Der Egon, das war ein Mann. Gibt's ihn nicht mehr? Mm-mm. Er war beruflich viel in Bosnien. Und dann ist er zwischen die Fronten geraten. Jahrelang habe ich getrauert. Sehr. Eines Tages läuft im Fernsehen eine Dokumentation über Bosnien. Und da sehe ich diesen Bauherrn. Er baut zerbombte Häuser wieder auf. Ein ehemaliger General namens Nikolai Markovic. Wer? Der Geschäftspartner meines Mannes. Einmal in der Woche ist der Egon runtergefahren. Ich habe ihm beim Einladen geholfen. Wir mussten die Ware in Steyr abholen. Sturmgewehre, Granaten, Mörsermunition. Und warum ist er gestorben? Er wollte an etwas nicht beteiligt sein, das der Markovic geplant hat. Ein Massaker. Ja, wer macht denn sowas? Trink mal noch einen Schluck. Ich werde den Markovic ans Messer liefern. Die ganze Kriegsverbrecherbrut. Machen wir. Gut jetzt, du alter Rochen. Warum hat das Zimmer... Was ist die Richtige? Was sagt ihr Gespür? Sie weiß sei. Hm? Aufsteh. Geht's? Auch nicht. Ein Theater. Was machen Sie hier? Koma-Flüsterer. So sehr am Laptop. Das ist meine Phase. Die Evita Peron und die Madonna. Okay. 30 Milliliter, Rohypnol. Kommen durch eine von 28 Tieren. Spitzen. Und kennen mich. Oh. Oh. Die Evita Peron, die Madonna, der Herr Heinfurtner und ich. Schon so bei der Sache? Das ist mein Bestes. Und Sie haben angefangen. Na, gefällt es Ihnen nicht bei mir? Schon? Sie wirken abgelenkt. Mir ist gerade was eingefallen, aber ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das. Da ist gut. Leugnen ist bei mir zwecklos. Da kann ich auch was Schönes haben. Gemacht. Das ist alles gut, Spatzl. Hast du den umgebracht? Er muss ins Krankenhaus. 10 Minuten ist er eh tot. Du kannst nicht einfach einen Pfleger umbringen. Willst du, dass alle wissen, was los ist? Was meinst du? Der Petkovic und der Jovanovic waren so knapp davor, das auspacken. Die hunderten Toten da unten. Dass er sie erschießen hat lassen. Dass ich jetzt ein Feiner hier ist, dein Vater. Petkovic und Jovanovic habe ich Geld gegeben. Gekommen. Die hätten es mal nicht mehr lang gehalten. Wer weiß. Ja, jetzt kommt's in Frieden. Du Mörderin. Du Heuchlerin. Ich liebe dich. Hey, was? Fuck. Schnell! Herr Kurt! Ja, ich geh her. Schlaf her. Also, Herrns. Ja, Bella. Bella, gleich im Haus. Lieber fürs Einschlafen. Mittendrin. Ist unbequem auf mir sitzen, oder? Was ist denn da hinten? Geh aber von mir! Ah! Schwabo! Was du Sauer! Mit die Augen kommen. Stark stehen! Die Maimune. Was ist das dort? Ist er tot? Das war der aus der Dusche. Was machst du? 50 Milliliter. Na, 100. Wenn er die 30 überlebt hat, das bock ich gar nicht. In your face. Na, wen haben wir denn da? Jetzt bringt's das schon zum Ende. Ihr Mordschwestern. Da, du. Das kann ich nicht. Darf mir da einen Spritzen bringen? Der ist jung. Mach jetzt. Okay. Dattinger? Ja, ist gut. Dattinger, Gib da hin. Weg mit der Spritzen. Oder die Lindner schießt. Na? Schon wieder munter. Ich hab nicht dran geglaubt. Und deswegen haben wir den serbischen Killer auch gleich konfisziert. Viktor Bogdanovic. International ausgeschrieben. 17-facher Mord. Gern geschehen. Herr Kastner, Sie haben 30 Milliliter Rohypnol überlebt. Herr Kastner. Na, sag. Hä, was? Herr Rohypnol überleben. Franzbrotwein. Aha. Austrunken habe ich. Die ganze Flasche. Wahnsinn. Kein Dreck, hä? Da wird sich der Herr Major freuen. Die Pflegerin Steiner hat beide Morde zugegeben, aber hat ausgesagt, dass ihr ein Herr Schagal, Zivildiener, geholfen hat mit den Leichen. Was sagen da unsere Ermittlungen? Der Schagal? Mhm. Der ist voll okay. Der ist echt die Seele von der Harmonie, wirklich. Mhm. Schön. Und eine letzte Frage. Der Medikamentenschrank war angeblich ausgeräumt. Wissen wir da was? Na? Die alten Leute halt, ne? Da haben Sie ziemlich recht, Frau Magister. Ja, Ihr erster Erfolg als Undercover-Ermittler. Herr Dattinger. Herr Kastner. Prost. Frau Magister. Ich hab mir überlegt. Gratuliere! Sozusagen, gell? Ich hab mir überlegt. Ja. Also, wir haben uns gedacht. Ich könnte schon wieder ein bisschen mehr okay. machen. Aber es wäre cool. Also, auf Streifgewehre. Wenn alles gut und was. Verstehen Sie? Also, selber auf die Füße springen. Wir würden gern wieder nimmer miteinander. Wir haben einen neuen Fall. Waren Sie schon einmal im Neusiedlersee? Camping. Nein. Na. Harmonie. Ein Fall für Dattinger und Kastner. Von Hannes Duscher und Roland Kratzer. Mit Maja Unger, Johannes Silberschneider, Inge Moh, Udo Jürgens, Eva-Maria Salcher, Alina Schaller, Rainer Doppler, Marina Ninic, Lukas Watzel, Dagmar Bernhard, Chris Lohner, Eva Umbauer, Ljubiša Lupo-Grujicic, Hannes Duscher und Roland Kratzer. Außerdem Hündin Duari als Coco. Hospitanz Kaspar Verderber. Regieassistenz Alexandra Wimmer und Julia Herzog. Produktionsleitung und Besetzung Stefanie Zusner. Dramaturgie, Ton und Regie Philipp Scheiner. Musik Florian Kmet. Kurt Reisnecker. Produktion Österreichischer Rundfunk. Ein Ö1 Hörspiel 2023. PS, Sie können dieses Hörspiel einen Monat lang im Ö1 Hörspiel Podcast hören. Und für 7 Tage steht diese Sendung ab jetzt auf sound.orf.at ebenfalls zum Nachhören bereit.